Zum Tag der Sonne fanden in Deutschland ein Seminar über die Erinnerungen von Kim Il-sung mit dem Jahrhundert, in Berlin ein Seminar über das unvergängliche klassische Werk von Kim Jong-il, den großen Führergenossen Kim Il-sung als ewigen Präsidenten unserer Republik hoch verehren, und in Österreich ein Seminar über das unvergängliche klassische Werk von Kim Jong-un, der große Genosse Kim Il-sung ist der ewige Führer unserer Partei und unseres Volkes, statt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Die Redner schätzten das edle Leben von Kim Il-sung hoch, das dem Glück des Volkes, der Wiedervereinigung Koreas und der Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt gewidmet wurde.